Tja, ihr Lieben, heute pünktlich im Radio und im Fernsehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute für alle eure Themen. Ihr kennt es ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0130 29 11, Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse lautet 1live@wdr.de. Am Start heute Nacht 17 Jahre alte Daniel. Hi. Hi. Dein Thema, Daniel. Ja, sexuelle Belästigung meiner Eltern. Du wirst von deinen Eltern sexuell belästigt? Ja, wurde. Ich bin auf der Flucht vor ihnen. Von beiden Elternteilen? Nee, nur von meinem Vater. Erzähl doch mal genau, was da passiert ist. Ja, das fing an vor 13 Jahren. Das fing an, ich musste Handtücher ins Badezimmer bringen. Mhm. Und dann musste ich ihn abtrocknen. Ja, und dann fing das mal vor drei, vier Monaten. Dann musste ich mit meinem Vater, mein Vater ist Fernfahrer, musste ich mit ihm mitfahren. Mhm. Und dann haben wir auf einer Raststätte übernachtet. Ja, und dann hat er mich dann da sexuell belästigt. Was hat er denn gemacht? Er mich, ja, betatscht. Was heißt denn betatschen? Ja, überall angefasst. Mhm. Ich musste ihn überall anfassen. Mhm. Ja, und dann ging es weiter. Und wie ging das dann weiter? Ja, es ist, hat er mich regelrecht vergewaltigt, sozusagen. Mhm. Ihr wart auf einer Rast, auf einem Rastplatz? Wir haben da übernachtet. Mhm. Und dann danach, was passierte dann? Ja, wo dann alles geschehen war, sind wir weitergefahren. Dann die nächste Nacht hat er mich dann in Ruhe gelassen. Als ich dann zu Hause war, 3-4 Wochen später, bin ich dann zu meinem Freund abgehauen, zum Schulfreund. Mhm. Und wir haben das dann den Eltern erzählt und die Eltern stehen zu mir und ich darf bis jetzt da noch wohnen. Mhm. Ich bin da jetzt auch noch. Ich muss dich jetzt mal was fragen, weil ich das anfänglich nicht richtig kapiert habe. Du hast gesagt, dass es vor 13 Jahren anfing. Ja. Stimmt das? Ja. Da warst du ein kleiner Junge noch. 4, 5 Jahre. Vor 13 Jahren fing es an. Ja, hast du gesagt. Als ich 13 Jahre war. Ach, hast du 13 Jahre? Ja, Entschuldigung. Mhm. Gut, aber das sind dann ja auch schon 4 Jahre her. Ja. Zwischendurch war das auch schon immer solche Sachen. Meine Mutter mischt sich da nicht ein, weil... Was ist denn da zwischendurch passiert? Ja, er kam dann nachts in mein Bett. Hat er mich dann auch vergewaltigt. Mhm. Ja, es zog sich dann immer hin. Wie oft ist das jetzt in diesen 3, 4 Jahren passiert, dass er in dein Bett kam und dich da vergewaltigt hat? Boah, bestimmt jede dritte Nacht ist das geschehen. Das ist ja sehr schlimm. Ja, ich hatte ziemliche Angst abzuhauen, auch weil er mir gedroht hatte. Mhm. Und meine Mutter hat sich da nicht eingemischt. Ich habe ihr das erzählt, aber sie hat selber Angst vor dem. Warum hast du mir gerade zuerst diese Geschichte auf dem Rastplatz erzählt? Und nicht das andere, was ja dann halt noch mehr im Vordergrund steht, dass du über so viele Jahre das durchmachen müssen. Ja, weil das Schlimmste war mit dem Rastplatz. Mhm. Warum war das Schlimmste? Ja. Magst du es erzählen? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Irgendwie war es... Doch dann anders als das, was sonst im Bett passiert ist. Ja, schlimmer halt. War es auch Gewalt? Im Bett musste ich ihn nur so anfassen. Mhm. Und dann an der Raststätte war es dann schon mehr. Mhm. War das auch gewalttätiger auf der Autobahn? Nee, gewalttätig nicht. Mhm. Du hast es deiner Mutter erzählt. Ja. Und... Sie ist einfach irgendwie darüber hinweggegangen? Ja. Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin das einzige. Wie erklärst du dir das, dass deine Mutter darüber hinweggeht? Ja, ich weiß nicht, sie hat wahrscheinlich selber Angst, weil er sie auch öfters schlägt. Mhm. Meinst du denn, dass sie dir das glaubt? Ich weiß es nicht. Das hat sie mir noch nicht gesagt. Mhm. Jetzt bist du weg von zu Hause. Ja. Weißt du, wie die Eltern reagiert haben oder was die im Moment denken und machen? Ja, die suchen mich. Du hast also auch deiner Mutter kein Signal gegeben, wo was ist und... Nee. wie denkst du, wird es jetzt weitergehen? Die Eltern von meinem Freund, die sagen, ich soll zur Polizei gehen und mich melden und sie anzeigen, aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Mhm. Wegen meinem Vater. Ja. Hast du Angst auch, zur Polizei zu gehen? Ja. Warum? Ja, halt wegen meinem Vater. Vor was hast du denn? Er dann meiner Mutter was tut. Mhm. Du meinst, dass die Mutter darunter leiden müsste unter Umständen? Ja. Wobei das ja eigentlich nicht unbedingt die Folge davon sein muss, ne? Ja. Aber du schätzt du ihn denn so ein, dass er schon grundsätzlich gewalttätig veranlagt ist? Ja. Ja, ne? Wie oft kam es denn zu Gewalttätigkeiten zwischen deinem Vater und der Mutter? Das kam auch schon öfters vor. Mhm. Der trinkt sich öfters ein und dann artet es dann ziemlich doll aus. Mhm. Wenn du jetzt an deinen Vater denkst, was für ein Gefühl ist da? Hass. Hass. Mhm. Ekel? Ja. Mhm. Du bist 17? Ja. Hattest du eine Freundin schon bisher? Ja, das hat aber alles nicht so geklappt. Dadurch halt. Wollte ich fragen. Hast du die Vermutung, dass dadurch doch so dein sexuelles Empfinden im Moment den Bach runtergegangen ist? Ja, ist verschwunden. Sehr gestört ist. Ja. Mhm. Daniel, ich finde auch auf jeden Fall, dass du etwas unternehmen solltest. Erstmal für dich, dass du jemanden findest, der dir hilft. Einen Therapeuten, einen Psychologen. Denn das sind ja sehr gewalttätige Eingriffe, die du da ertragen musstest. Du warst ja fast noch ein Kind, als es angefangen hat. Bis jetzt. Ja. Und dann ist natürlich, so ganz objektiv finde ich immer, dass solche Männer, die das machen, solche Menschen, die das machen, es gibt ja Frauen, die es bei Jungs machen, dass die belangt werden sollen, dass die bestraft werden müssen. Ja, das finde ich auch. Ich finde immer, dass solche Leute hart bestraft werden sollen und möglichst auch hinter Gitter kommen müssen. Ich nehme aber auch deine Ängste ernst, deswegen möchte ich dir das nicht unbedingt jetzt direkt einreden. Finde aber, dass du mit deinem Problem zum Jugendamt oder zu einer Beratungsstelle gehen solltest und dass man in Ruhe mit den Leuten richtig diskutieren solltest und besprechen solltest. Weil wir haben ja hier jetzt nur maximal so 10 Minuten Zeit in der Sendung zu reden miteinander. Wie geht das überhaupt jetzt so? Bist du noch Schüler? Ja, ich bin noch Schüler, ich gehe nicht mehr zur Schule. Mhm. Genau, dein ganzes Leben muss ja irgendwie jetzt neu organisiert werden. Ja. Du musst ja auch deinen Schulabschluss auf jeden Fall machen. Und das muss alles jetzt irgendwie anders geregelt werden. Deshalb möchte ich dir jetzt anbieten, Daniel, dass du im Anschluss an unser Gespräch mit meinem Psychologen nochmal etwas redest. Der kann dir auch entsprechende Adressen geben, an wen du dich eventuell dann morgen oder in den nächsten Tagen wenden kannst. Ja, klar. Leute, die sich um dich kümmern und die auch mit dir zusammen darüber nachdenken, ob dein Vater angezeigt wird. Ja, sollen wir das jetzt mal so machen und so verbleiben, dass du jetzt auflegst und von uns, von dem Peter, gleich zurückgerufen wirst? Okay. Alles Gute, Daniel. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Aus der Schweiz, lese ich auf meinem Bildschirm hier, ist jetzt die Erika bei uns, 41 Jahre. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Erika. Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut, ja. Ach, wunderbar. Rufst du jetzt im Moment aus der Schweiz an? Ja. Wie ist es dir gelungen, hier durchzukommen? Also, ich habe über den WDR erklärt, dass ich gerne mit dir sprechen möchte und dass das aber von der Schweiz aus nicht geht mit dieser Telefonnummer. Das ist ein großes Problem. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass alle Leute, die uns im Ausland empfangen, und das sind eine ganze Menge Leute, wie ich weiß, dass die uns erreichen können über unsere E-Mail-Adresse, nämlich unter 1live@wdr.de. Diese 0130-Nummer geht leider nicht aus dem Ausland. Ja. Wir haben uns jetzt. Das ist schön. Und dann zu deinem Thema jetzt auch, Erika. Also, mein Thema ist Telefonterror. Mhm. Ich werde seit bald 20 Jahren von meinem ersten Freund terrorisiert. Ich wiederhole, seit 20 Jahren? Ja, immer wieder, alle Jahre wieder dasselbe Spiel. Ein bis zweimal pro Jahr. Eine Woche lang, zwei Wochen lang. In einem Stück dann? Ja. Und was genau macht er dann am Telefon? Jede Nacht. Das ist verschieden. Anfänglich beteuert er immer seine große Liebe. Ich sei immer noch seine große Liebe und er würde mich nie freigeben. Mhm. Er würde mich auch immer finden. Ich könne hingehen, wo ich möchte. Also du unterhältst dich dann mit dem schon? Zeitweise habe ich mich mit ihm unterhalten. Mhm. Und dann wieder, wenn das einfach 5, 6, 7, 8 Mal pro Nacht losgeht, dann hänge ich einfach wieder ein. Mhm. Oder ich habe einen Telefonbeantworter. Ja. Und dann wird er böse, dass ich nicht selber an den Apparat gehe und beschimpft mich aufs Übelste. Ich soll jetzt endlich dann mal den verdammten Hörer abnehmen. Und ob ich eigentlich Angst vor ihm hätte. Und er macht mich auch sexuell an. Meistens ist er betrunken. Mhm. Also anfänglich sind die Gespräche dann noch relativ normal, sage ich mal. Ja, und hinterher eskaliert es dann, ja, auch Beschimpfungen und Obszönitäten auch. Ja, ja. Und das machst du seit 20 Jahren mit? Ja, und das ist ganz eine fürchterliche Geschichte, weil ich kann gar nicht mehr richtig normal leben. Ich mache keinem Menschen mehr die Türe auf, wenn ich nicht genau weiß, wer hat, ob sich jemand angemeldet hat. Also er weiß auch, wo du wohnst? Ja, das hat er schnell herausgefunden. Weißt du denn auch, wo er wohnt? Ja. Begegnest du ihm zufällig auch mal irgendwie in eurem Ort oder in der Stadt oder irgendwo? Nein, zum Glück nicht. Mhm. Lebst du im Moment in einer Beziehung? Im Moment lebe ich alleine. Lebst du alleine? Ja. Hast du denn, ich meine, das ist ja wirklich wahnsinnig, 20 Jahre so das aushalten zu müssen. Ja. Hast du die Polizei eingeschaltet in der Zwischenzeit? Mhm. Anfangs Januar habe ich das gemacht, jetzt an meinem neuen Wohnort. Jetzt gerade, in diesem Jahr? Ja, am 12. Januar. Warum hast du so lange gewartet damit, Mensch? Ich hatte schon zweimal wegen ihm die Polizei gerufen, mhm. aber man konnte ihm nichts anhaben. Man hat gesagt, er sei harmlos, ich solle mich doch nicht so anhaben. Und jetzt am neuen Wohnort hatte ich also einen sehr verständnisvollen Polizisten, mhm. der mir gut zugehört hat, und auch eine Anzeige habe ich jetzt gemacht. Gibt es denn in der Schweiz auch die Möglichkeit einer Fangschaltung? Weißt du, was das ist? Mhm. Gibt es das bei euch? Ja. Mhm. Und hast du dieses Instrument auch schon gewählt, um letztendlich auch Beweismittel gegen ihn zu haben? Ja, und dann war das immer so, da hat irgendwie hat er das gemerkt und dann wieder aufgehört. Und dann war wieder 4, 5 Monate Ruhe. Mhm. Und dann kam das plötzlich wieder überraschend und die Fangschaltung war dann nicht mehr. Du hast jetzt aber Ich habe jetzt Tonbänder von ihm. Mhm. Und du hast jetzt die Hoffnung, aufgrund des neuen Kontaktes zu der Polizeidienststelle, dass endlich da irgendetwas passiert und er zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, also man hat mir gesagt, er bekommt eine saftige Buße. Mhm. Mit der Auflage, er darf mich nicht mehr anrufen und auch mir nicht in die Nähe kommen. Hast du denn Angst, auch vor ihm, jetzt, wenn er diese Buße bekommt, dass er sich in irgendeiner Weise vielleicht sogar körperlich an dir rächen will oder wird? Ja, schon. Aber trotzdem gehst du diesen Weg jetzt? Ja, also das Verrückte war, kaum hatte ich die Anzeige gemacht, am Abend hat er schon angerufen und mich gefragt, hast du mich angezeigt? Mhm. Und da musste ich voll damit rechnen, dass der hat mich beobachtet. Woher wusste er das? Das ist ja Horror, ist das? Ja. Was ich trotzdem nicht verstehen kann, Erika, auch wenn der eine oder andere Polizeibeamte in den Jahren nicht so freundlich war zu dir, dass du nicht vorher da schon richtig aktiv geworden bist. 20 Jahre soll das auszuhalten. Ja. Und jetzt im Moment bin ich total mit den Nerven fertig. Was hat das jetzt, welche Spuren hat das in dir hinterlassen? Ja, das, ich bin regelrecht krank geworden, zeitweise. Das wird mir schlecht, wenn ich nur seine Stimme höre. Und Durchfall, Erbrechen. Hat es denn bei dir auch solche Folgen gehabt, dass Beziehungen deshalb kaputt gegangen sind im Laufe der Jahre? Ja, also Beziehungen, wenn ich Beziehungen hatte, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Nee, ihn nicht, aber vielleicht deinen neuen Freund, dass der diese Situation auch nicht hat ertragen können. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, also das ist davon... Ja. Ich stelle es mir fürchterlich vor. Das ist wirklich... Ja, weil da drängt sich ein Mensch in mein Leben und das ist so unglaublich, wenn man immer aufpassen muss, kein Telefon mehr entgegennimmt. Mhm. Meistens habe ich den Telefonbeantworter, nachts schalte ich mich aus. Mhm. Du bist jetzt auch in einen anderen Ort gezogen? Ja. Ja. Und kaum war ich da, hat es schon geklingelt. Hattest du denn, kann man denn keine Geheimnummer beantragen? Ja, aber er hat das trotzdem herausgefunden. Ich weiß nicht wie. Weißt du irgendetwas über sein Leben? Oder was? Weißt du irgendwas über sein Leben, was er macht, wie er lebt? Er hat mal ein Medizinstudium angefangen und hat das abgebrochen. Und so viel ich weiß, lebt er im Moment von einer IV-Rente. Und nützt das aber voll aus. Also immer, wenn man ihm etwas anhaben will, macht er auf krank, also manisch-depressiv. Und er hat ja auch medizinische Kenntnisse und er sagt das auch mit Lachen. Die Vorstellung, dass er vielleicht dich demnächst für immer in Ruhe lassen wird, was löst das für ein Gefühl in dir aus? Das wäre traumhaft. Darum habe ich mich noch einmal zusammengerissen und bin zur Polizei gegangen, in der Hoffnung, dass die nächsten 20 Jahre Ruhe ist. Liebe Erika, das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche sehr, dass die Polizei hart durchgreift. Ja. Und wenn dieser Fall ganz aufgedeckt wird, dass der das 20 Jahre gemacht hat, dass der eine saftige Strafe bekommt. Ja. Und dich immer, immer, immer, immer in Ruhe lassen wird. Und du dein Leben so leben kannst, wie du es möchtest. Alles Gute. Alles Dank. Gute. Und schöne Grüße in die schöne Schweiz. Danke. Tschüss, ciao, Erika. Ciao, Domian. Mein Gott, was es alles gibt. 20 Jahre lang. Stefan, hi. Ja, hallo Domian. Du bist 20 Jahre alt. Genau. Was ist denn dein Thema? Ich habe ein ganz großes Problem. Mein Vater hat neu geheiratet und hat meine Stiefmutter ist 5 Jahre älter als ich und vor 3 Wochen ist es leider Gottes passiert und wir haben miteinander geschlafen und ich weiß überhaupt nicht, mit wem ich darüber reden soll, weil deswegen habe ich dich angerufen, weil... Wie lange sind die jetzt verheiratet wieder? Zwei Jahre sind die jetzt. Seit 2 Jahren. Mhm. Und wie ist es jetzt dazu gekommen? Ja, ich weiß nicht, also mein Vater, der war in Amerika und also geschäftlich unterwegs und eines Tages, dann stand nach 2 Wochen, wo er weg war, stand auf einmal meine Stiefmutter, die Sabrina, einfach nackt vor mir und weiß nicht, dann hat uns irgendwie überkommen. Jetzt klingelt das Telefon. Ja, Moment, das muss ich kurz ausschalten, ja? Ja, schalt's mal aus. Wohnt... Alles klar. Wohnt ihr denn zusammen in einem Haus? Ja, wir wohnen zusammen in einem Haus. Mhm. Und sie stand nackt vor dir? Die stand nackt vor mir. Stand sie mit dem, hatte sie das im Sinn? Hat sie sich deshalb nackt vor dir gestellt, um das zu arrangieren? Ich lag auf meiner Couch in meinem Zimmer, hab Fernsehen geguckt und sie kam rein, ganz nackt vor mir, hat sie vor mir gestellt und hat zu mir gesagt, ich soll sie streicheln, soll über den Busen gehen und sowas. Du würdest also sagen, ganz klar, sie hat dich verführt. Sie hat mich total verführt und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich konnte da auch überhaupt nichts mehr machen, weil das... Wenn man einmal geil ist, dann... Mal so gesagt, ja. Ja. Dann ist es passiert. Wie hast du dich danach gefühlt? Total beschissen. Ja. Also, ich meine... Du bist also, meiner Stiefmutter, da geht's noch gegenüber, weil ich meine, sie war es, sag ich mal, schuld, aber mein Vater, ich kann meinem Vater nicht mehr in die Augen schauen, weil ich hatte auch ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt, aber das ist... Das ist einmal passiert, ne? Das ist einmal passiert. Einmal passiert. Hast du mit der Dame darüber auch geredet danach? Warum? Nee, das noch nicht. Ich kann dieser Frau nicht in die Augen gucken. Ich möchte auch keine Schuld beschieben, aber es ist so schwer, unter einem Dach zu leben. Das ist. Aber der Fall ist ganz klar, du bist nicht in die verknallt. Nein, auf keinen Fall. Das vereinfacht die Situation. Schwieriger wäre es, wenn du jetzt auch noch in die verliebt wärst. Dann. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das meinem... Ich meine, es ist irgendwie so eine Lüge, das lastet irgendwie auf mir. Wie ist denn die Beziehung zwischen ihr und deinem Vater? Ja, soweit du das beobachten kannst. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Mein Vater, der merkt irgendwas, was nicht was richtig ist, aber also nicht so richtig. Also, das ist ganz schwer. Irgendwie. Also es ist natürlich schon, es zeugt von einer miesen Seite dieser Frau, dass sie das gemacht hat, ne? Dass sie es A gemacht hat. Vielleicht hat sie sich auch einsam gefühlt, aber das ist natürlich... Das ist auch keine Erklärung, keine Entschuldigung. Ja, eben. Überhaupt nicht. Ja. Jetzt plagt dich die Frage, ob du das deinem Vater sagen sollst. Ja, genau. Ich meine, ich vertraue meinem Vater und ich müsste ihm das eigentlich sagen, aber ich möchte halt diese... eigentlich in Anführungszeichen glückliche Beziehungen nicht kaputt machen. Aber so ganz glücklich kann sie gar nicht sein, wenn sie sowas macht. Mich wundert, dass die nicht Angst hat davor, dass du das deinem Vater erzählst. Wie kommt das? Ja, also ich kann mir das einfach nur so erklären, dass sie selber denkt, dass ich das nicht machen würde, weil... Weil du dich auch schämst dann und auch du dich schämst einfach vor dem Vater. Ja, genau. Wie würde dein Vater denn reagieren, dir gegenüber? Also ich weiß nicht, mein Vater kann auch manchmal ganz schön jähzornig werden, deswegen... Könnte das sein, dass euer Verhältnis dadurch dann auch erstmal gestört? Ja, genau. Und davor habe ich Angst. Und deswegen rufe ich auf an, weil ich kann auch mit keinem anderen darüber reden. Und Ich meine, ich habe da so eine Gruppe, die nennt sich Party Train, aber ich kann auch mit der einfach nicht drüber reden, weil das sind zwar nur meine Freunde, aber... Als der Vater dann zurückgekommen ist von der Reise, in Amerika, sagst du? Bei ja, da hat sich meine Mutter erstmal eine Woche Urlaub genommen und ist abgehauen, meine Stiefmutter. Ist abgehauen? Warum? Weil sie konnte ihrem Mann auch nicht mehr in die Augen sehen, ist ja wohl ganz logisch. Und ich bin jetzt wirklich total... Also es ist natürlich jetzt so eine Erwägungssache. Mein Herz schlägt in die Richtung, dass du das deinem Vater erzählen musst. Ja, aber dann ist weil es klingt wirklich so, als würde er ganz schön von dieser Frau gearscht und verarscht werden. Aber ich hatte in dieser Frau irgendwie auch im ersten Jahr irgendwie so eine Art Muttersatz. Meine eigentliche Mutter ist schon sehr früh gestorben. Und ich hatte halt so einen Muttersatz und den möchte ich irgendwie nicht missen. Ja gut, aber der Muttersatz ist ja jetzt irgendwie so flöten gegangen durch dieses Ereignis. Das kannst du ja eh vergessen. Das Verhältnis wirst du so nicht mehr zu ihr haben, zumal sie mal gerade 5 Jahre älter ist als du. Ja. Dein Vater vielleicht auch noch weiter hinters Licht geführt wird. Und du sagst, du hast einen guten Draht zu dem Vater. Und wenn du es ihm so erklärst, wie du es mir gerade erklärt hast. Ja. Ich meine, das musst du natürlich letztendlich mit dir ausmachen, ob du diesen Schritt wagen willst. Ich glaube, dass ich das machen würde, weil mir so unwohl wäre bei der ganzen Geschichte. Und du wirklich das Gefühl hast, dass du da auch nicht groß schuld dran bist. Obwohl, natürlich gehören da immer zwei zu, ne? Eine gewisse Schuld trägst du auch, ganz ja, klar. Ja, natürlich, aber ich bin noch jung und dann irgendwie, dann steht halt so eine schöne Frau vor mir und dann... Lass mal stecken, ich kann das mir schon vorstellen, ja. Ja. Also. Ich kann auch vielleicht noch so andere Probleme da vielleicht in der richtigen Art haben, dann möchte ich die vielleicht mal einladen nach Bonn. Die könnten ja vielleicht einfach mal... Vermitteln. Vielleicht am Samstag einfach mal zu uns kommen. Stefan, ich mache keine Hausbesuche. Nee, vielleicht aber so andere Leute, die genau das gleiche Problem haben, weil wir machen da halt so eine Ballermann-Party am 24.01. Das ist ein anderes Thema. Und vielleicht würde mich freuen, wenn wir vielleicht drüber reden könnten. Also das mache ich generell nicht. Sonst komme ich gar nicht mehr aus dem Pötten mit meiner Zeit. Ja, vielleicht andere Leute, die das hören, die vielleicht das gleiche Problem haben oder so. Die ja, so ein ähnliches Problem wird wohl nicht so oft sein. Also, ich würde es dem Vater sagen. Klare Meinung von meiner Seite, musst du für dich entscheiden, ob du es machen willst. Alles klar. Mein Lieber, alles okay. Gute, tschüss. Super. Soll ich nach Hause kommen zu Stefan? Jessica, 27. Hallo? Hallo Stefan, sag ich mal. Jessica. Hier ist Jessica. Ja, also mein Thema ist, mein Freund steht auf Anpupsen. Ja, hört sich jetzt wirklich ja, ja. Aber ich habe, glaube ich, alles auf dieser Welt schon gehört hier. Denke ich immer. Und dann sitze ich hier. Denkt man immer. Ja, und dann sitze ich hier und meine Kollegen denken das und ich denke das dann auch. Es kommt immer wieder was Neues. Jetzt ja, habe ich ja auch gedacht. Jetzt also ich verfolge deine Sendung schon seit langem und habe gehofft, dass ich auch mal solche Fälle höre. Jetzt erzählt mir Jessica, 27, dass ihr Freund sie anpupst. Ja. Wie klingt erstmal witzig, ne? Also ich habe meinen Freund also damals kennengelernt, vor über einem Jahr circa. So, und da habe ich mal so aus Gag, habe ich dann rumgepupst, um ihn mehr oder weniger abzutören. Also dass er nicht... mich nicht will oder so, ne? Macht eigentlich auch nicht so an, sowas, ne? Eigentlich schon. Also, ja, auf jeden Fall habe ich dann rumgepupst und dann kam noch ein Feuerzeug dazu und hab's also so angedeutet, kennst du das ja bestimmt, wenn man Feuerzeug dran hält und so, ne? Nee, kenn ich nicht. Wie, brennt das dann? Ja, dann kommen eine richtige Stichwunde. Nein! Ist das wahr? Das ist wahr und ich habe mir echt schon Unterhosen angebrannt und solche Scherze. Wusste ich nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder unerfahren wie mit dem Ei und im Huhn, also ich habe das noch nie gemacht, aber es ist vielleicht auch nicht so empfehlenswert, das jetzt zu machen. Ach, das ist echt lustig. Also nicht, dass alle Leute hier jetzt im Bett liegen und die Sendung verfolgen und mal pupsen müssen, dass die gleich ihr Feuerzeug daran halten, dann haben wir vielleicht die Katastrophe schlechthin, ne? Ja, also wirklich, ich empfehle dabei, wirklich aufzupassen. Ja, also wenn dann höchstens in der Toilette, wo viel Wasser ist und so, ne? Nee, braucht nicht unbedingt. Na gut. Im Liegen. Ja. Okay, erzähl mal weiter mit dem Freund. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann gemacht, um ihn mehr oder minder abzutören. Ja, und dann sagte er mir dann, hör mal, das finde ich total toll, dass ein Mädchen pupst und dann auch so ein Mädchen wie du. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Man redet da ja auch weniger drüber. Nein, ein großes Tabuthema. Ja, auch komischerweise, pupsen ist ein Tabuthema. Mhm. Alle haben Sex und da wird auch immer drüber gesprochen, außer über Pupsen. Das tun wir hier jetzt. Wir holen das, also wir brechen das Tabu. Ja, Gott sei Dank. Also ich komme mir da auch irgendwie blöd bei vor, weil... So, jetzt aber der Freund. Sag weiter. Erzähl weiter. Ja, zum Beispiel, wenn ich ihn anpupse und er mag es besonders toll, da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es ja manchmal die saftigen und dann gibt es auch die trockenen. Ja, so, genau. Und er mag mehr die saftigen. Aha. So, und besonders, ja, wenn ich ihm mein Popo, sag ich mal, ja. Wenn ich ihm mein Popo vors Gesicht halte. Da steht er drauf. Ja, und das turnt ihn also sexuell an. Ein Schwein, ne? Ja, weiß ich nicht. Also. Nee, wir wollen gar nicht so beurteilen. Nee, Schwein würde ich noch nicht mal sagen. Also finde ich die anderen mit Kaviar und Natursekt. Ist natürlich schlimmer, ja, eindeutig. Aber dieses würde mich auch völlig abtören. Also wahrscheinlich ganz viel. Und irgendwie finde ich es auch süß, was er drauf sagt. Also er hat es mir nie gesagt, irgendwie, hör mal, ich stehe da drauf, der turnt mich irgendwie an. Ich habe es gemerkt und habe ihn einmal ganz krass drauf angesprochen. Hör mal, kann das sein, dass du irgendwie auf Anpusten stehst oder so? Dann sagt er, ja, warum? Aber nun kann man ja nicht immer pupsen. Das ist doch. Ja, wie also, doch? Doch, ich habe gerade schon im Vorgespräch, habe ich auch mit demjenigen da gesprochen, habe auch, wenn ich abends von der Arbeit komme, ne? Kannst du pupsen, was das Zeug hat? Ja, ich bin also ein Mädchen, oder ich weiß, das ist, glaube ich, krankhaft bei mir. Den ganzen Tag über staue ich an und abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wirklich, du glaubst gar nicht, was da los ist. Da geht die Post ab, aber ja, wirklich. Dann liegt das aber vielleicht da, das Unterbewusstsein sammelt das vielleicht alles, weil... Nee, das dann, war vorher auch schon. Ach, das war vorher auch schon so. Das war immer. Und also dann bist du ein ganz besonderes Mädchen, wo das so ist. Ich kenne solche Mädchen nicht und ich kann es selbst auch glaub, nicht. Ich glaube, das ist also überwiegend, das ist auch schon eine Volkskrankheit. So, jetzt aber zu dem Freund. Du findest das aber nicht so toll, dass du das machen sollst bei ihm. Was heißt nicht toll? Mich interessiert halt nur, das ist auch der Grund, warum ich anrufe, ob vielleicht unter den Zuhörern oder Zuschauern einige sind, die ähnliche Neigungen haben. Ach so, also du kannst ganz gut damit leben. Also ich, ja, ich lache mich da mehr oder minder drüber kaputt. Und dir gefällt das auch, wenn dein Freund dadurch angetörnt wird? Ja. Das findest du gut, ja? Bin ich lustig. Ist es denn darf er dich denn auch anpupsen? Nee. Das nicht? Nee, das also überhaupt. Wie empfindest du oder findest du das denn? Also, ja, ich, also hört jetzt auch wieder blöd an, aber einige Pupse synchronisiere ich sogar. Wie synchronisierst du? Ja, wenn er zum Beispiel einen fahren lässt, ja, ach, wie soll ich das sagen? Wenn man einen ablässt, ne? Dann mache ich zum Beispiel, einige hören sich an wie miau oder also du, so du, gequält. Ja, du kannst also das, du kannst es akustisch verändern. Ja, nee, akustisch genau wiedergeben. Ach so. Also dann finde ich es lustig, wenn er einen fahren lässt. Und ich synchronisiere die nach. Also ach, genau. Ach so. Dann ja. Aber es hat für dich keine sexuelle Komponente. Nee, überhaupt nicht. Du findest das eigentlich auch ekelig, oder? Ekelig nicht. Ich finde es. Aber es stinkt doch. Ja, das ist ja auch die Sache. Also er mag es besonders auch, wenn die riechen. Und das wollte ich ja gerade schon sagen. Und das finde ich total süß an meinem Freund. Er sagt zum Beispiel, hör mal Jessica, ich finde das toll, das ist dein individueller Geruch. Jessica, animiert er dich denn zu besonderen Nahrungsmitteln, die du zu dir nimmst? Bohnensuppe. Ja, da wollte ich ja jetzt gerade drauf kommen. Du lässt einen ja nie zu Ende. Ich habe so viel zu fragen, deswegen muss ich dich ständig unterbrechen, weil ich das noch nie so gehört habe. Ich habe dir so viel zu erzählen. Ich mag, du bist eine ganz tolle Erzählerin. Ja, nee, das ist keine Geschichte. Also, nee, glaube ich schon. Das ist ernst. Ja, also Bohnensuppe. Ja, auf jeden Fall sagt er dann immer, Jessica, das ist dein Geruch, der gehört zu dir. Also musst du jetzt immer Bohnensuppe essen abends? Oder? Nicht immer, aber er mag zum Beispiel auch, weil ich auch gerade schon sagte, wenn frisch gewaschene Bettwäsche ist oder so und ich pupse drunter, dann kommt der richtig schön angemuckelt an und fängt dann an, oh, was riechst du wieder muckelig? Also das findet er wirklich, dann kuschelt er sich Jessica, voll an meinem Popo an. Also ich glaube, das ist diese Neigung. Ich mutmaße das ganz einfach mal so. Ich kenne niemanden, aber ich glaube, dass du da nicht alleine mitstehst in der Welt. Sehr schön. Glaube ich. Das trauen sich wahrscheinlich sonst die Leute überhaupt nicht zu erzählen. Weil das ist eklig und man rümpft die Nase im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und aber wenn, das stinken ja nicht immer. Nee, aber doch meistens, ne? Auf jeden Fall ist das bei euch so, wenn du das dann so gemacht hast, ist das quasi so ein Teil des sexuellen Vorspiels für ihn. Ja, kommt drauf an, wie ich ihn anpupse. Mhm. Also wenn ich jetzt einfach nur unter der Bettdecke liege und ihn also einfach nur rumpupse, dann kommt er angekuschelt. Ja, das hast du gerade schon erzählt. Ja, wenn wir einschlafen. Ja. Sexuell erregt's ihn, wenn ich mein Popo vors Gesicht halte. Ja. Und er sagt, hat auch schon gesagt, wenn dann deine Rosette auf und zugeht, das turnt ihn sexuell an. Wir wollen das du kannst doch mal selber fragen, er sitzt neben mir. Ja, gib mir mal eben her. Ja, wie heißt der? Wie heißt der? Ja, Stefan. Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan, was ich da gerade alles von dir gehört habe, ist dir das jetzt peinlich? Ach, was heißt peinlich noch? Peinlich eigentlich nicht. Weil es ist ja schon ungewöhnlich, darüber so in der Öffentlichkeit zu reden. Ne? Ach, okay. Weißt, ist eine Sache, wo man normalerweise nicht so drüber redet. Nur andererseits ist so, sag mal so am Telefon, ist es irgendwie auch nicht direkt öffentlich. Nee, ist ja auch eher anonym. Ja. Weißt du das sonst? Hast du das irgendwie deinen Kumpels mal erzählt, dass du auf sowas stehst? Ach nee, eigentlich nicht. Das weiß sonst auch keiner, außer wir wissen das jetzt und beide. Jessica. Hast du dich denn vor der Jessica, als ihr euch kennengelernt habt und du ihr das zum ersten Mal gesagt hast, hast du dich da ein bisschen geniert? Ja, das war eigentlich ganz komisch, sag ich mal. Also, ich war eigentlich immer so, ich habe also auch so mit Blähungen und so schon mal zu kämpfen. Mhm. Und als wir uns kennengelernt haben, da habe ich versucht, die immer so zu unterdrücken. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, sie hat da rumgefurzt. Und da dachte ich, ja, das ist aber geil. Da bist du erst auf den Trichter gekommen, dadurch. Vorher mit einer anderen Frau noch nicht so. Ja, auf den Trichter direkt nicht so, weil, sag mal, irgendwie fand ich das gut. Okay, du kannst das jetzt auch ablassen, da quält dich nichts und sowas. Und auf den Trichter, ich sag mal, das war früher schon so eine Art, ich sag mal, wenn ich abends ins Bett gegangen bin. Ich lag mir allein im Bett, mir war noch kalt und so. Mhm. Und dann irgendwie unter der Bettdecke mal dabei irgendwie so ein bisschen heimisch schon und wärmer. Also, das war der Pupser Stefan. Und die Jessica vorher. Stefan, grüß die Jessica herzlich. Ja, okay. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Gespräch eine Resonanz auslöst, ob wir da noch mit anderen Leuten, die gleicher Gesinnung sind, mal reden werden hier. Okay. Euch viel Spaß. Tschüss. Viel Spaß noch bei der Sendung. Ja, tschüss. Ciao. 1:32 Uhr. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 32, 59 Sekunden. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen und seien sie noch so ungewöhnlich, was wir gerade gehört haben. Es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt. Ich wollte euch mal, erstmal die Telefonnummer nochmal für unsere Radio-Zuhörer 01309211. Für unsere Radio-Zuhörer sage ich deshalb, weil die Fernsehzuschauer die Nummer hier lesen können. Und die Faxnummer lautet 0130 1151 22. Und jetzt sage ich euch mal noch eine Adresse, nämlich es gibt einen Domian Fanclub. Und wer da mitmachen will und mitwirken will, der möge bitte schreiben an den Domian Fanclub CO Vanessa Holz. Ganz einfach. Vanessa, der Vorname. Und dann Holz, wie Holz. Postfach 4205. In 59037 Hamm. Nochmal zur Wiederholung. Domian Fanclub, CO Vanessa Holz, Postfach 4205. In 59037 Hamm. Marina, 27 Jahre. Ja, hallo. Hallo Marina. Und zwar rufe ich an, weil ich eigentlich ziemlich stinkig bin auf Vermieter. Auf Vermieter? Ja. Auf deinen Vermieter? Nein, nicht auf meinen, im Allgemeinen auf alle Vermieter. Warum? Es gibt auch nette. Ja. Meiner ist einfach ein netter Vermieter zum Beispiel. Nein, es geht um Folgendes. Also ich bin verheiratet seit 2 Jahren, habe einen 21-jährigen Mann, der also auch dementsprechend, muss ich dazu sagen, sehr gut verdient für sein Alter. Ich in 2 Wochen jetzt mein Baby erwarte, mein erstes. Und wir natürlich schon seit Monaten eine 3-Zimmer-Wohnung suchen. Jetzt ist Folgendes, dass man also hier bei uns in der Stadt wahrscheinlich keine 3-Zimmer-Wohnung mehr kriegt mit Kind. Und man muss wirklich nicht mehr fragen nach Hund oder Katze, sondern wirklich, also in Anführungsstrichen, mal jetzt gehalten nach Haltung wegen Kindern fragen muss. Ne? Also man wird, wir hatten eine Zusage bekommen für eine 3-Zimmer-Wohnung. 80 Quadratmeter, alles wunderschön. Und hinterher wurde dann gesagt, ach nö, wir nehmen lieber ein Pärchen, wo beide arbeiten und dann haben wir auch das Kindergeschrei nicht so. Und diese also man Routine. Drückt das so klar sogar aus. Ja. Man versteckt sich nicht hinter irgendwelchen anderen Begründungen, sondern man sagt es sogar so klar. Ja, das ist also wirklich jetzt schon so schlimm. Wie viel mal hast du das denn jetzt oder habt ihr das jetzt erlebt, dass ihr wegen des bevorstehenden Kindes keine Wohnung bekommt? Dass sie das also so klar sagen auch. Wir suchen jetzt seit April. Mhm. Und jetzt in den letzten 3-4 Monaten ist das also wirklich ganz arg schlimm. Es werden Alleinstehende genommen oder wie gesagt eben Pärchen. Mhm. Und, ja, sag mal so ungefähr eine Zahl. Wie viel Mal hast du eine Absage bekommen? Deshalb, weil du schwanger bist? 22 Mal, 23 Mal. 22 Mal. Ja. Das ist dann auch so klar begründet wurde. Ja. Oh, das ist natürlich hart. Ja. Das ist natürlich wirklich hart. Sie sagen dann zwar immer, ja, ach, kinderfreundliches Haus, stört auch kein Kinderwagen im Haus und erzählen und 1-2 Tage später dann, ach nö, wir haben uns dann für einen Alleinstehenden entschieden. So. Und du hast gerade gesagt, dass dein Mann recht gut verdient. Ja. Daraus schließe ich, dass ihr euch auch eine durchaus eher teurere Wohnung auch leisten könnt. Ja. Wie viel wollt ihr denn anlegen für die Drei-Zimmer-Wohnung? Also wir haben gesagt, also wir gehen bis 1,3 netto Miete. Ist ja also schon eine ganze Menge, ja. Eben. Mhm. Also, aber irgendwie klappt das nicht, es haut nicht hin. In welcher Stadt wohnst du, wenn ich in frage? In Hannover. In Hannover? Ja. Im großen Hannover gibt es solche Missstände. Ja. Da sollte vielleicht Gerhard Schröder mal ein hartes Wort sprechen, wenn er jetzt wiedergewählt werden will. Ich habe schon überlegt, dass ich vielleicht dem Oberbürgermeister Schmalstieg mal schreibe. Ja. Vielleicht sorgt der dann dafür, dass ich vielleicht eine Wohnung bekomme. Mach das. Beschwer dich wirklich an allerhöchster Stelle. Nicht nur du, sondern beschwert euch, wenn so etwas vorfällt, wirklich ganz oben. Ich sag euch, es hat seine Wirkung, wirklich. Es ist besser als nur sitzen und dann darüber halt bestürzt und traurig sein, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Man muss sich regen, man muss sich wehren. Naja, aber wie kann es sein, dass schon in den Zeitungen steht, für 80 oder 90 Quadratmeter an alleinstehende Dame oder Herren, ne? Ich meine, eine Dreizimmerwohnung ist doch eigentlich für 3 Personen mit Kind. Jetzt mal so gesehen. Wann kommt das Kind? 5. Februar ist Termin. Am 5. Februar, also nicht mehr lange hin. Es kann jetzt kommen, es kann jeden Tag kommen, es kann auch später kommen, aber es ist eben nicht mehr lange hin. Vorher wird jetzt nichts mehr mit dem Umzug? Nein, und das Schlimme ist, wir haben die Wohnung gekündigt, weil wir eben diese Zusage hatten, diese mündliche Zusagung, Zusagung, und jetzt haben wir zum 30.04. die Wohnung gekündigt. Und haben also jetzt wirklich also Druck, nur noch, ne? Ja, das ist wirklich Druck. Marina, ich wünsche dir für die Geburt alles erdenklich Gute. Ja, und ich wünsche dir natürlich, dass danach das Gute weitergeht und dass ihr in Hannover eine tolle Drei-Zimmer-Wohnung findet und dass das junge Glück dann so richtig ihr dann auch genießen könnt. Na, hoffentlich. Alles viel, klar. Viel Glück, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Thorsten. Ja, hallo Domi. Domi, sagst du zu mir? Jo. Ja, warum nicht, ne? Sagst du, meine jüngste Zuschauerin, das ist Lauren, die ist 24 Monate im Jugendwahlschein, 24 ja, Monate. Ich hab diese Sendung verfolgt. Die sagt auch Domi. Dann darfst du das auch sagen. Thorsten, 19 Jahre. Ja. Hi. Hi, ich habe das Problem zusammen mit meinem Freund Micha. Wir stehen beide auf Partnertausch, nur unsere Mädels Steffi und Anne halt nicht. Das ist natürlich dumm. Also ihr beide wollt das, die Mädels wollen das nicht? Ja. Wie lange seid ihr denn mit den Mädels schon zusammen? Gute Frage, nächste. Also ich schätze mal 1,5 Monate. Wie, länger noch nicht? Nee. Und dann wollt ihr schon Partnertausch machen? Ja, das verhält sich so, wir hängen also jeden Tag zusammen ab. Also ihr vier? Ja, also wir vier und wir unternehmen halt alles zusammen. Ob das jetzt am Wochenende ist, Badminton spielen oder ob schwimmen gehen ist, also. Mhm. Also du bist, das heißt, ihr seid euch ja schon fast ein bisschen leid, weil ihr ständig immer zusammen seid. Ja, nö, eigentlich nicht. Wir verstehen uns eigentlich ganz blendend, untereinander halt auch. Wie ist das denn, wollt ihr Partnertausch jetzt unter euch vieren? Ja. Ach so, ich dachte, ihr wollt jetzt irgendwelche anderen Frauen noch dazu holen. Nein, nein, also nur wir. Ach so, ihr wollt einfach mal tauschen. Ja. Und die Mädels sind absolut dagegen. Ja. Mich wundert das trotzdem, wenn man erst 1,5 Monate zusammen ist, dass dann schon solche Gefühle aufkommen. Ich kann es verstehen, wenn man, weiß ich, ein paar Jahre schon oder verheiratet ist, längere Zeit, dass man da auch mal was anderes dann wieder mal genießen will. Wie kommt das? Hast du keine Lust mehr auf deine Freundin? Doch, eigentlich schon. Also ich liebe meine Freundin wirklich über alles und naja, ich meine... Aber du würdest es mit der anderen auch mal ganz gerne? Ja. Würdet ihr gerne auch, also ihr beiden Jungs auch, dass ihr das zu viert dann veranstaltet? Ja. Hättest du auch nichts gegen? Mein Kollege Michael und ich, also das ist nichts Neues, also wenn wir nebeneinander halt dann... Mhm. Also ihr habt solche Erfahrungen auch schon gemacht? Ja. Ja. So, So, jetzt habt ihr dem Mädchen das gesagt, beiden Mädchen. Ja. Und beide Mädchen haben wie reagiert? Ja, also die sind mehr oder weniger ausgewichen und also so, nee, und lieber nicht und weil er da nicht halt alles so an Schmalspur aufreden gibt. Ja, ich meine, ist natürlich so eine Sache, Thorsten. Du kannst oder ihr könnt den Mädels das nicht aufzwängen. Naja, das ist schon klar. Und wenn die wirklich da keinen Bock drauf haben, was man ja vielleicht nun auch verstehen kann, wenn man erst anderthalb Monate zusammen ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder findet ihr Jungs euch damit ab, oder ihr löst euch aus dieser Beziehung und geht ein relativ lockeres Leben ein mit verschiedenen Mädels, immer wieder. Ja, nee, das wollen wir nicht mehr. Das war also mehr so die Vorgeschichte. Das habt ihr hinter euch schon. Das war die wilde Zeit früher. Ja, so. Mehr oder weniger. Oder lasst den Frauen doch mal ein bisschen Zeit noch. Ja. Lasst denen doch mal ein bisschen Zeit. Und ich würde die, wenn ihr so Lust darauf habt, die auch im Moment damit nicht so bedrängen. Wartet doch mal noch ein halbes Jahr oder so. Ein paar Monate zumindest. Und dann kannst du und dann kann Michael ja nochmal vorsichtig vorfühlen. Ja. Aber jetzt so diese Brachialmethode, die bringt es nicht. Also dann besser jetzt nichts überstürzen. So würde ich das sagen, ja. Mhm. Ist mein Tipp. Thorsten. Ja. Schönen Gruß an Michael und die Mädels. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Hey, gerade war die Schweiz dran. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter Richtung Süden und Südwesten. Übers Meer nach Mallorca. Rolf, 35 Jahre alt. Hi. Hallo, Domian, ich grüße dich. Du hast dich über E-Mail-Adresse gemeldet bei uns? Nee, über die Zentrale. Über die Zentrale? Ja, das hat ein Glück. Darfst du aber eigentlich nicht. Das hat aber geklappt. Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, sonst kriegen die armen Kollegen ein zu viel. ja, zu dir, Rolf. Ja, ich bin total verzweifelt. Ich habe ein Riesenproblem oder mehrere Probleme. Und zwar, ich habe vor einigen Jahren in der Bank gearbeitet in Frankfurt und habe dort einige tausend Mark unterschlagen. Mhm. Habe auch in einer homosexuellen oder in einer schwulen Beziehung zusammengelebt. Und mein Freund hat in der gleichen Abteilung mit mir zusammengearbeitet. Mhm. Ich war sein Vorgesetzter und er, durch einen dummen Zufall, hat er von der ganzen Sache erfahren. Mhm. Und hat mich damit unter Druck gesetzt. Mhm. Das ging eineinhalb Jahre gut, wo er ganz einfach sagte, okay, es ist passiert, er nimmt es einfach so hin, er liebt mich und die Sache ist für ihn gelaufen. Aber wie hat er dich denn unter Druck gesetzt? Ja, das kommt jetzt. Mhm. Ich war auf einer Geschäftsreise in Japan gewesen, von der Bank aus, kam zurück und dann fing die ganze Sache an. Er verlangte von mir, dass ich meine Eigentumswohnung verkaufe. Mhm. Und dass ich aus dem Erlös von der Eigentumswohnung ihm Geld gebe, mhm. Weil er damals auch eben Schulden hatte. Mhm. Wie viel Geld musstest du ihm geben? Du hast, glaube ich, deinen Fernseher nicht ganz runtergeschaltet. Doch, total. Nur ich lebe in so einer Finca hier in Mallorca. Aha. Und deswegen das ist halt so ein bisschen. Aha, okay. Ein großer Raum. Ja. Und ja, das erste Mal wollte er 25.000 D-Mark von mir. Mhm. Und das hatte ich ihm auch gegeben und meinte, damit wäre die Sache erledigt. Ging eine Zeit lang gut. Wir hatten uns die Wohnung verkauft. Wir haben uns gemeinsam eine Mietwohnung genommen für damals für Frankfurter Verhältnisse als sehr teuer oder überhaupt teuer für 3.500 D-Mark, mhm. weil wir beide eigentlich ganz gut verdienten. Und im März war er auf einer Geschäftsreise gewesen und in der Zeit habe ich jemand Neues kennengelernt, mhm. oder jemand Neuen kennengelernt. Mhm. Er kam zurück von der Geschäftsreise und ich sagte zu ihm halt damals, dass ich mich von ihm ganz gern trennen möchte, mhm. weil ich keine Empfindungen mehr auch für ihn habe, ja. auch wegen den ganzen Sachen, was mhm. eben vorgefallen ist. Er nahm das erstmal hin und dann ging das weiter und meinte eben, wenn ich nicht bei ihm bleibe, dann erfährt erstens die Bank die ganze Sache. Und lass mich nochmal fragen mit der Bank. Du bist, arbeitest du immer noch in dieser Bank? Nein, die haben mich entlassen. Aber nicht deshalb? Doch, doch. Also es ist rausgekommen? Ja, er hat mich, weil ich eben nicht bei ihm blieb, hat er mich verraten. Ja. Über eine Kollegin. Ja. Und also er hat mich nicht selbst bei der Bank angeschwätzt, sondern hat das einfach über eine dritte Person gemacht. Aber es ist dann durchgesickert. Genau. Um wie viel tausend Mark ging es da eigentlich ganz genau? Es ging um 80.000 D-Mark. Mhm. Ja. Bist du von der Bank angezeigt worden? Ich habe das vorher selbst gemacht. Mhm. Wie ist die Sache dann juristisch für dich ausgegangen? Die läuft im Moment noch, nur die Sache ist im Moment vorläufig eingestellt, weil ich an AIDS erkrankt bin und meine Lebenserwartung halt nicht besonders hoch eingeschätzt wird. Mhm. Aber die Sache läuft im Moment noch. Und Rolf, was war der Grund, weswegen du hier angerufen hast? Der Grund, der eigentliche Grund war, ich möchte ihn eigentlich jetzt anzeigen, weil er mich erpresst hat. Also mit den ganzen Geldbeträgen. Er hat also insgesamt von mir, ich habe das mal ausgerechnet, um die 100.000 D-Mark bekommen. 100.000 D-Mark? Um die 100.000. Hast du dich mit einem Anwalt mal beraten darüber? Ich habe nächste Woche fliege ich zurück nach Frankfurt und möchte ganz gerne mit meinem Anwalt, also der die Strafzahler im Moment vertritt, mich darüber unterhalten. Würde mich mal interessieren, ob das funktioniert, wenn man, du bist ja erpresst worden, aber du hast ja selbst eine Straftat begangen. Ja. Insofern hat das ja irgendeine Schieflage, ob man dann jemanden anzeigen kann wegen Erpressung. Er sieht Schwierigkeiten drin. Mhm. Ja. Also du hast einen richtigen Hals auf diesen Mann. Ja. Mhm. Ja. Hat er dich finanziell, kann man das sagen, beinahe ruiniert sogar? Ja, weil durch seine ganzen Geldforderungen muss ich mir dann auch Darlehen aufnehmen, weil eben kein Geld mehr von dieser Eigentumswohnung damals da war, die ich verkauft habe. Überhaupt, warum hast du das denn damals gemacht? Ich meine, 80.000 Mark ist zwar eine ganze Stange Geld, aber so viel ja nur auch wiederum nicht, um das alles zu riskieren, was du riskiert hast. Wir hatten einen sehr hohen Lebensstandard und um ihn zu halten, musste ich das so machen. Also es war jedenfalls mein Gefühl. Er wollte immer in die Welt reisen. Ich meine, wir haben ein tolles Leben geführt. Mhm. Wir sind um die ganze Welt gereist und immer nur in den besten Hotels gewohnt und auf Deutsch Kaviar gefressen, wie das so dumme Tucken oder Tunden tun. Ja? Obwohl ich mich nicht als Tunde ansehe. Mhm. Weißt du, wo du dich infiziert hast? Ja, bei dem Freund. Bei dem auch? Nein, bei dem nicht. Bei dem, also mit dem, den ich damals kennengelernt habe, in der Zeit, wo er auf Geschäftsreise war. Wenn du das jetzt im Nachhinein nochmal betrachtest und bewerten sollst, diese Aktion mit den 80.000 Mark, wie siehst du das? Das war scheiß gewesen. Mhm. Also das war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Ich würde es auch gerne rückgängig machen, aber es geht halt leider nicht. Ja. Es geht ganz einfach nicht. Also du fliegst nach Deutschland? Ja, nächste Woche. Nur, wie gesagt, ich habe heute mit meinem Anwalt gesprochen, er macht mir eigentlich wenig Hoffnung, dass ich da irgendwie gegen ihn noch was machen kann. Wäre das bei dir mehr so eine persönliche Genugtuung oder eben auch die Hoffnung, dass du da Geld noch bekommst? Von beides. Beides. Erstens, dass ich bekomme Rente. ich meine, ich bin 35, bekomme nicht gerade viel Rente. Und lebst du denn gänzlich auf der Insel? Nein. Also wir hatten es vor, ich bin mit meinem Freund hierher gezogen für ein halbes Jahr. Wir wollten eigentlich 2 Jahre hier bleiben, aber die ärztliche Versorgung ist hier ziemlich scheiße, auf Deutsch gesagt. Wie geht es dir denn im Moment gesundheitlich? Von der Psyche ziemlich schlecht. Von der anderen Sache her geht's. Es geht mal gut. Gut, halt die üblichen Sachen, Pilz oder mein Gott, was halt alles so anfällt. Und ich möchte halt nur irgendwie eine Genugtuung gegen diesen Menschen, wo ich denke, dass er letztendlich trotz meinem AIDS mein Leben zerstört hat. Obwohl ich weiß, dass ich selbst verantwortlich bin. Aber dass er mich trotzdem dazu verleitet hat. Rolf, ich wünsche dir gesundheitlich alles Gute. Und wünsche dir auch, dass du seelisch, wie auch immer, ein bisschen ins Lot wieder gerätst. Darf ich dich noch eins fragen, weil das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich angerufen hatte. Würdest du an meiner Stelle überhaupt eine Anzeige machen gegen ihn? Wegen diesen Geldforderungen, was ich ja auch nachweisen kann, weil ich habe ihm das Geld immer auf sein Gold... Da ich solche Sachen mit, dass man eine Genugtuung haben möchte, immer sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Ich glaube, ich würde das machen, nach einer eingehenden Beratung mit dem Rechtsanwalt, wie die Chancen stehen. Wenn ein Fachmann, den ich schätze, mir wirklich sagen würde, hier komm, lass die Finger davon, die Chancen sind ganz gering, dass da irgendwas bei rumkommt, würde ich die Finger davon lassen. Sonst würde ich es, glaube ich, auch machen. Okay, das war wichtig für mich. Ja. Alles Gute. Okay, alles Gute. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen, Anja. ich habe mitgehört, wie der Anrufer bei Ihnen über sexuellen Missbrauch gesprochen hat. Anja, wir haben ein Problem. Wir verstehen dich nicht richtig gut. Geh mal ganz nah ans Telefon. Ja, ich bin ganz nah dran. Du bist 18 Jahre, ne? 18 Jahre. Und jetzt sag nochmal, was du gerade am Anfang gesagt hast. Du hast mitgehört, dass, mehr habe ich nicht verstanden. Der erste Anrufer über sexuellen Missbrauch gesprochen hat. Genau, ja. Und eben dich um Rat gefragt hat, was du denn machen könnte. Ja. Und da ich die Sachen selber durchgemacht habe, auch durch den seit meinem 13. Lebensjahr. Auch durch deinen Vater? Auch durch meinen eigenen Vater. Mhm. Habe ich eben erfahren, wie schwer es ist, also eine Anzeige gegen den eigenen Vater zu machen. Mhm. Und wie hast du dich denn verhalten? Ach, ich bin als erstes mit meiner Mutter zusammen von zu Hause weg. Mhm. Er hatte dann meine Mutter wieder aufgegriffen und sie überredet, nach Hause zu kommen. Mhm. Und ich habe dann, also sie ist dann auch wieder zurückgegangen und dann stand ich ganz alleine dort. Mhm. Bin dann zu meinem Freund eben gezogen für die Zeit lang, hatte dann auch Anspruch eben, das Jugendamt hatte dann eben auch Anspruch auf mich, das Sorgerecht wurde entzogen. Wie alt warst du da? 17. Ja. Und ich hatte dann auch gleich eine Anzeige gemacht. Mhm. Ja, dann eben, ich hatte Angst, auf die Straße zu gehen und... Angst vor ihm? Ja. Was ist denn dann aus der Sache geworden? Ja, im Endeffekt hat er jetzt im letzten Jahr eine Strafe von 4 Jahren bekommen. Mhm. Und die müsste er rein theoretisch, wenn er so jetzt, er ist jetzt auch in Berufung gegangen, müsste er rein theoretisch, wenn sich nichts geändert hat, hätte eben jetzt im... März, April müsste er dann eben jetzt ins Gefängnis gehen. Mhm. Ja. Und solange ist er eben noch frei. Hast du immer noch Angst vor ihm? Ja und nein. Also ich habe durch die Gerichtsverhandlung eben, als er mit in diesem Saal saß, habe ich Hassgefühle bekommen ihm gegenüber. Mhm. Und ich habe ihm auch ins Gesicht geguckt. Ich habe meine Aussage vor Gericht gemacht. Ja. Ohne Angst. Also ich bin hingegangen mit sehr starken Angstgefühlen und bin da rausgekommen und ich habe mich gefühlt als wie eine Neugeburt eben. Ne? Als ich neugeboren. Also du würdest für dich jetzt so im Nachhinein bewerten, das war richtig, dass ich ihn eingezeigt habe. Ja. Obwohl schwer war für dich. Es war schwer. Ich meine, ist mein leiblicher Vater, ne? Und er hatte auch meine Mutter misshandelt in dem Sinne, meinen Bruder misshandelt und das war dann dementsprechend auch schwer gewesen. Hast du heute einen Kontakt zu deiner Mutter wieder? Ja, nach einem Jahr habe ich wieder Kontakt zu meiner Mutter gefunden. Mhm. Sie hatte mich dann angerufen, nach längerer Zeit, auch mit Bedenken, ich würde den Hörer wieder auflegen, weil ich habe gesagt gehabt, ich will sie nie wiedersehen, eben weil sie mich im Stich gelassen hat. Ja. Und ja, dann haben wir es nochmal miteinander versucht und es... Funktioniert auch? Klappt eigentlich ganz gut, ja. Ja, und wie steht sie jetzt zu der Verurteilung deines Vaters und der bevorstehenden Gefängnissache? Sie selber lebt ja mit ihm in Scheidung und ich schätze mal, sie ist auf eine Art eben stolz auf mich, kann man wohl sagen, weil ich die Einzige aus der Familie bin oder gewesen bin, die etwas unternommen hat. Anja, würdest du aufgrund dessen, was du erlebt hast, dem Daniel denn auch raten, so sich zu verhalten und so vorzugehen und letztendlich dann auch den Vater anzuzeigen? Ja, weil das ist dann ein End, also ein Schlussstrich ziehen. Also er zieht dann dementsprechend einen Schlussstrich damit, dass er seinen Vater anzeigt. Mhm. Also ich meine, ich verstehe ihn, die Angst ist da, die Angst ist groß. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt auch momentan in psychiatrische Behandlung. Mhm. Und diese Hilfe ist für mich eigentlich auch eine Wohltat gewesen, in dem Sinne. Ja. Also hat mir Kraft gegeben. Und wenn er wirklich so gute Freunde hat, Bekannte hat, die ihm helfen würden, die ihm glauben, dann würde ich sagen, er soll das machen. Und er soll sich dann auch wirklich an seine Freunde binden, wo er auch drüber mitreden kann. Weil das Reden ist das Wichtigste in dem Sinne. Ja, ja. Und wenn er dann eben diesen Schritt getan hat, sagen wir mal so, ist es in dem Fall noch schwer, irgendwas anderes zu machen, aber es ist leichter. Mhm. Also leichter zum Beispiel die Schule zu beenden oder es ist leichter eben mit Mädchen, sagen wir mal ja, so, wie es bei mir war, eben mit Jungs. Ja. Liebe Anja, schön, dass du angerufen hast. Ja, und ich danke dir sehr herzlich, dass du jetzt hier über den Sender diesen Tipp gegeben hast an den Daniel und vielleicht sicherlich auch an noch leider Gottes viele andere Betroffene. Ja. Alles Gute, vielen Dank. Gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich den Andi. Den Andi dran, der ist 18. Ja, hallo. Hallo Andi. Hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, es geht um meinen Vater. Mhm. Also, es ist besser gesagt, ich bin adoptiert worden. Mhm. Da war ich ein Jahr ungefähr. Und es geht halt darum, dass ich jetzt meinen Vater nach 17 Jahren wiedergefunden habe. Mhm. Und er ist halt türkische Mentalität, also Türke. Mhm. Und er braucht halt auch die türkische Mentalität ziemlich stark. Er will halt, dass ich Moslem werde und so. Und ich verkrafte es einfach nicht. Deine Mutter ist Deutsche. Ja, meine Mutter ist Deutsche. Und wie kam das, dass du ihn jetzt so nach so langer Zeit erst getroffen hast, wieder getroffen hast? Ja, es war halt so, ich bin halt, wie gesagt, in einer deutschen Familie aufgewachsen. Mhm. Und ich habe halt immer verlangt, ihn zu sehen, weil meine Eltern wussten nicht viel über ihn, außer halt den Namen und so, Nachnamen, mhm. Vornamen. Mhm. Und ich habe halt dann über die Deutsche Telekom angerufen und gefragt, ob es einen halt den Namen gibt. Mhm. Und die haben mich halt dann verbunden, also die Telefonnummer von ihm gegeben. Mhm. Und dann habe ich da angerufen. Er hat mich auch ziemlich nett empfangen und so. Mhm. Aber jetzt übt er auf dich Druck aus. Ja, ich bin jetzt weg von ihm, aber ich möchte mich gerne mit ihm vertragen. Und das ist halt das Problem, er hat eine deutsche Frau auch. Mhm. Und zwei Söhne, also derselbe Vater, aber andere alte Mutter. Mhm. Und der Sohn, der Älteste, der ist 17 Jahre alt, der ist ziemlich eifersüchtig auf mich. Mhm. Weil es gibt halt Sachen, ich komme halt jetzt nur in die Familie rein, ich bin ein Jahr älter als er. Mhm. Und wir spielen zusammen in derselben Mannschaft, Fußball. Mhm. Und ich bin halt manchmal besser als er. Mhm. Und manchmal ist er besser als ich, aber er verkraftet es nicht, wenn ich manchmal besser bin. Mhm. Und die Mutter, die ist halt immer so, die, wie soll ich das erklären, die kümmert sich immer mehr um ihn halt und unterstützt mich, also die will mich loshaben. Mhm. Die erzählt über mich Geschichten im ganzen Dorf, dass ich halt sie immer anlüge und sonst was. Mhm. Aber es stimmt überhaupt nicht. Sie ist im ganzen Dorf bekannt, dass sie immer lügt. Was wäre denn jetzt deine Wunschvorstellung? Ja, meine Wunschvorstellung wäre halt, dass mein Vater mich so akzeptiert, wie ich bin. Mhm. Und sich nicht immer von, also auf gut Deutsch gesagt, meine Stiefmutter ist, aber reinreden lässt. Mhm. Und dir geht's ziemlich dreckig dabei. Ja, Moment. Schon, ja. Pass mal auf, Andi. Wir schaffen das jetzt nicht mehr im Rahmen dieser Sendung, das eingehend zu besprechen. Hm. Das kann man nicht so ganz schnell machen. Hm. Wir werden dich gleich nochmal anrufen. Und dann kannst du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, das ein bisschen ausführlicher besprechen. Hm. Okay. Sollen wir das so machen? Bleib mal in Reichweite des Telefons. Okay, danke. Okay, tschüss, ja, Andi. Danke, tschüss. Jetzt habe ich noch den Guido, der ist 28. Hallo Guido. Hallo. Hi. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Alles klar. Ich wollte nur Bezug nehmen auf die Frau, die von den Pupsen erzählt hat. Und zwar kann das gefährlich werden. Wer das mit dem Feuerzeug ausprobiert? Ja, hast du Erfahrungen? Ich habe keine direkten Erfahrungen an mir selbst. Ich weiß nur, dass das ist eigentlich allgemein bekannt, wenn man zum Beispiel keine Unterhose trägt, dass die Gase, die sind ja auch im Körper, dass man sich innere Verbrennungen holen kann. Wenn man dann ein Feuerzeug einschaltet. Wenn man ein Feuerzeug... Ja. Ja. Ja, nein. Wir wollen also jetzt ganz klar hier warnen, ne? Ja, das ist mein Anruf. Ja. Ich meine, das ist das Anliegen meines Anrufs. Kein Feuerzeug an den Po. Kein Feuerzeug an den Po und vor allem nicht, wenn da kein Stoff, nichts zwischen ist. Dann ist es noch viel schlimmer. Ja, also dann ist die Chance, dass das halt in den Körper reingeht. Ja, das ist echt nicht lustig. Nein, es ist nicht lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Es ist todernst, ne? Und wir wollen nicht, dass es todernst wird. Also kein Feuer, nochmal mit dickem Ausrufungszeichen, an den Po, schon gar nicht, wenn man keine Unterhose hat. Ja, genau, weil es innere Verletzungen im Darm geben kann. Danke dir für den guten Tipp. Ja. Tschüss, Guido. Ciao. Ciao. In der Technik war heute Nacht Angela Traut und unser Thema morgen, das ist ein ganz ernstes Thema. Wir werden uns unterhalten über Sterbehilfe und ich möchte gerne eure Meinung zur Sterbehilfe morgen erfahren und welche Erfahrungen habt ihr mit sterbenden und schwerstkranken Menschen gemacht. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet, da könnt ihr anrufen und um 1 Uhr sind wir im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Bis dann, ciao.